Ich bin ein altes Rabenaas, ein rechter Sündenkrüppel, der seine Sünden in sich fraß, als wie den Rost der Zwibbel. O Jesus, nimm mich Hund am Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und schmeiß mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. O Salemsjäger, hetz von unten mich Sündensau mit Gnadenhunden, zieh mir dein Gnadenwammes an, so bin ich köstlich angetan. O Herr, wir sind vor dir ein Aas, ein Pestgestank, ein Rabenfraß, ein Schinderloch der Sünden. Aus dem Breslauer Gesangbuch.